Zur Gratulation zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVJK fanden jüngst in Norwegen und Nigeria Festtreffen, Fotoausstellung und Filmverführung statt. An der Stirnseite der Veranstaltungsplätze waren die Sonnenporträts von Kim Il-sung und Kim Jong-il angebracht. Zu sehen waren die Fotos über die unsterblichen Verdienste von Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un. Bei Filmverführungen wurden die koreanischen Filme, wie das Lied von der Sonne, halt ewig gezeigt.